haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Laube. Ich schaute mir einige Bilder von M.C. Escher an und wunderte mich darüber, dass es noch immer eine ganze Menge Menschen gab, die noch nie ein Bild von Escher gesehen hatten. Und dass es welche gab, die zwar schon ein Bild von ihm gesehen haben, aber wie üblich nichts begriffen. Während ich mir so meine Gedanken machte, trat ein Mann in mein Büro, der eine entfernte Ähnlichkeit mit Van Gogh hatte, nur dass bei ihm beide Ohren dran waren. Dafür fehlte ihm ein Auge. Mein Name ist Hofstädtler. Ich sehe, dass Sie sich für Kunst interessieren. Ach, das ist bloß ein Buch über Escher. Ich persönlich interessiere mich weniger für Malerei als für unendliche Schleifen. Aha. Und die stricken Sie sich selber? Genauso wenig, wie Sie sich Ihr Glasauge selber blasen. Sie haben wohl noch nie etwas von Selbstähnlichkeit, von Fraktalen und anderen hübschen Dingen gehört. Tut mir leid, diese Kunstrichtung kenne ich nicht. Macht nichts. Nicht alle Leute können so gebildet sein wie Privatdetektive. Früher war das mal umgekehrt. Da schauten sich intelligente Menschen doofe Detektive im Kino an. Heute müssen sich intelligente Detektive mit doofen Klienten abgeben. Danke, das war deutlich. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Sie dürfen mich gerne wieder einmal besuchen. Amüsant, amüsant. Kommen wir doch zur Sache, Herr Hofstädtler. Sie haben etwas, das Ihnen unter den Nägeln brennt, und ich habe etwas, aber leider nicht viel, um ehrlich zu sein, viel zu wenig, auf meinem Konto. Ich besitze eine Laube. Eine was? Eine Laube. Das heißt einen kleinen Schrebergarten mit einem kleinen Häuschen, kaum der Rede wert. Und weshalb reden Sie dann davon? Jemand hat sich dort eingerichtet. Ich möchte gerne wissen, wer das ist. Vermutlich ein Penner. Trotzdem möchte ich Näheres wissen über die Person. Das Schicksal, das dahinter steckt, Sie verstehen? Gehören Sie etwa zu dieser Sorte von schleimigen Journalisten, die ihr Geld mit fremden Schicksalen verdienen? Nein. Es geht mir nur darum zu wissen, ob diese Person, die meine Laube benutzt, mein Mitleid verdient oder nicht. Wenn nicht, werde ich die Polizei verständigen. Der Mann erläuterte mir noch eine Viertelstunde lang, dass er zwischen verachtenswerten und bemitleidenswerten armen Schweinen unterschied. Und dass er nur einem der bemitleidenswerten Sorte seine Laube ungestraft zur Verfügung stellen wolle. Ich nickte zwischendurch mit dem Kopf und hätte mit dem Glasauge des Mannes am liebsten ein wenig Ping-Pong gespielt. Der Mann gab mir schließlich ein paar Scheine und ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich hörte auf meinen knurrenden Magen und bedankte mich. Dann landete ich in Hofstädtlers Laube. Es roch nach Alkohol. Ein junger Mann saß darin. Auskünfte wollen Sie? Und wer gibt Ihnen das Recht, Auskünfte zu verlangen? Nicht so vorlaut, junger Mann. Sie befinden sich hier mitten in fremdem Eigentum. Ach, kommen Sie mir nicht mit diesem Scheiß-Eigentum. Wenn ich das nur schon höre, wem bitte schön gehört diese verdammte Welt? Etwa all diesen Idioten, die sie zerstören? Hä? Es gibt auch ein paar Idioten, die es durchaus gut meinen. Sie scheinen zu dieser Sorte zu gehören. Bravo, gut gegeben, aber mich können Sie nicht beeindrucken. Spinoza, Hegel, Karl Jaspers, ich habe die Kerle alle gelesen und studiert. Alles nur Papier, verstehen Sie? Das hier, das ist das Leben. Sie werden zugeben müssen, dass es noch andere Definitionen für das Leben gibt als eine arschkalte Schrebergartenhütte. Meinetwegen, sehen Sie, mich hat es interessiert zu wissen, was das heißt, das Existenzielle. Ich wollte wissen, wie jemandem zumute ist, der kein Dach über dem Kopf hat. Deshalb bin ich hier. Sie werden schon bald wissen, wie es jemandem zumute ist, der von der Polizei in die frische Luft gesetzt wird. Ach, was? Der Besitzer dieses Gartens wird sich hüten, mich an die frische Luft zu setzen. Er war so überzeugt davon, dass er mir zum Abschied einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gab. Ich mag solche Späße nicht und donnerte ihm eine steif gefrorene Zigarette auf die Nase. Er war tief beeindruckt von meiner Demonstration. Ich landete bei meinem Klienten. Sorgen Sie dafür, dass der Mann verschwindet. Studenten, die sich nach dem richtigen Leben sehnen, sind mir ein Gräuel. Zugegeben, diese Sorte macht jede Party und jede Bar ungenießbar. Aber solange er in ihrer Laube hockt, kann er wenigstens nichts Dummes anrichten. Und früher oder später wird ihn die Sehnsucht nach einem koreanischen Problemfilm in der Originalversion garantiert wieder an die Uni treiben. Tun Sie mir den Gefallen, Maloney. Weg mit dem Kerl. Und besorgen Sie mir einen Obdachlosen mit einem richtigen Schicksal. Sie wissen schon, was ich meine. Der darf dann meinetwegen auch in die Laube kotzen. Aber ich habe verdammt noch mal ein Anrecht darauf zu bestimmen, wer meine Laube widerrechtlich besetzt. Und so etwas war mein Klient. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass es noch wesentlich schlimmer hätte kommen können. Ich überlegte mir unterwegs einige Strategien, um zuerst den jungen Weg in der Laube und anschließend meinen Klienten loszuwerden. Aber außer zwei Handgranaten fiel mir nichts Gescheites ein. So ließ ich es bei dem Gedanken bewenden. Als ich am nächsten Morgen vor der Laube einen Wagen der Polizei sah, ahnte ich Schlimmes. Sind Sie etwa der lausige Gärtner, der diese Hecken hier so krumm geschnitten hat, Maloney? Ich mag heute keine Sprüche. Was ist los? Ist der Junge tot? Wann war Sie das letzte Mal hier, Maloney? Das war gestern. Späterer Nachmittag. Üble Sache. Der Mann ist innerhalb weniger Stunden ziemlich gealtert. Wieso gealtert? Lebt er etwa noch? Nein, er ist tot. Aber Sie sagten vorhin etwas von einem jungen Mann. Ja, etwas über 20. Der Tote da drin ist um die 60. Wenn nicht älter. Er hatte recht. In der Laube stank es noch immer nach billigem Schnaps. Und neben dem Mann lag eine zerbrochene Taschenlampe. Der Mörder musste ihm mit einer Eisenstange oder etwas Ähnlichem einen Schlag ins Genick verpasst haben. Ich beantwortete einige Fragen, allerdings nur gerade so knapp es ging. Schließlich wartete ich darauf, den Spieß umzudrehen. So, das wär's, Maloney. Sehen Sie, rundherum hat es Häuser. Irgendjemand hat sicherlich etwas gesehen, das uns weiterhilft. Schon möglich. Wer hat Sie eigentlich verständigt? Eine Frau. Sie wollte ihren Namen nicht nennen. Vermutlich eine Anwohnerin. Kennen Sie sich hier in der Gegend aus, Maloney? Es geht. Ich war als 12-Jähriger mal hier. Ich war so beeindruckt, dass ich beschloss, meine Pubertät abzubrechen und mich als Verkehrsampel zur Verfügung zu stellen. Leider wollte niemand von meinem Angebot profitieren. Hier ganz in der Nähe soll es ein ausgezeichnetes Fischrestaurant geben. Hätten Sie Lust auf einen Lunch? Nein, danke. Ich schwimme lieber mit den Fischen und esse Polizisten als umgekehrt. Da verpassen Sie aber etwas, Maloney. Zander an Sauerampfersoße. Er leierte mir sämtliche Zutaten herunter, ehe ich ihn los wurde. Dann landete ich bei meinem Klienten. Dieser kochte sich gerade eine unansehnliche Masse auf, die er einer Büchse entnommen hatte. Möchten Sie auch etwas essen? Nein, danke. Ich hatte vor 2 Jahren meine letzte Magenspülung. Dabei möchte ich es belassen. Ich muss Ihnen etwas gestehen, Maloney. Nur zu, gestehen Sie. Das macht alles einfacher. Ich weiß, wer der junge Kerl in meiner Laube war. So etwas habe ich mir beinahe gedacht. Markus ist mein Sohn. Sie wollten, dass ich Ihren Sohn aus der Laube werfe? Ja, ich weiß. Ich hätte Ihnen das sagen müssen. Aber mein Sohn ist ein Idiot. Er tickt nicht richtig. Er glaubt, dass er das Leben verpasst. Das wirkliche Leben, verstehen Sie? Genau das hat er mir auch gesagt. Aber was ist so verrückt daran? Weil das wirkliche Leben nicht anders ist als dieser Fraß, den ich mir hier koche. Ich habe nie kochen gelernt. Und als meine Frau starb, hatte ich keine Lust mehr an gar nichts. Und dann kommt mein Sohn und erzählt mir etwas vom wirklichen Leben. Ich habe ihm das Studium ermöglicht und er übt sich als Pennbruder. Das ist doch lächerlich. Zudem eine Beleidigung für alle echten Obdachlosen. Glauben Sie, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat? Markus? Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich ging wieder und machte einen Spaziergang. Mein Klient schien mindestens so bescheuert zu sein wie sein Sohn. Offenbar eröffneten sich da ganz neue Perspektiven in der Vererbungslehre. Ehe ich mich zu tief in Mendels Bohnen vertiefte, landete ich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Genau genommen auf dem Boden des Schrebergartens. Und ich war wiederum nicht allein. Ihnen lässt dieser Mord wohl auch keine Ruhe, Maloney. Haben Sie den Toten mittlerweile identifiziert? Nein. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Es gab offenbar keine Zeugen. Bis auf die Frau, die bei uns angerufen hat. Die ist aber unauffindbar. Vielleicht suchen Sie am falschen Ort. Nein, Maloney. Wir haben hier die ganze Nachbarschaft abgeklappert. Wie wäre es mit der Dame, die gerade ein paar Blumen aufs Grab legt? Frau? Grab? Blumen? Was soll das, Maloney? Moment. Moment mal. Jetzt sah er sie auch. Sie stand andächtig vor der kleinen Laube, in der die Leiche gefunden worden war. In ihren Händen hielt sie einen Blumenstrauß. Wir gingen langsam auf sie zu und sprachen sie behutsam an. Polizei! Was machen Sie hier? Wie heißen Sie? Polizei? Sie sehen aber nicht aus wie Polizisten. Danke, das war sehr nett von Ihnen. Sie sind still, Malone. Was machen Sie hier in diesem Schrebergarten? Ich gedenke. Aha. Und was oder wem gedenken Sie? Edgar. Er kehrte zu seiner Julia zurück. Vorsicht, die Frau scheint mir nicht ganz dicht zu sein. Eine Frechheit ist das. Und so etwas muss man sich von der Polizei bieten lassen. Dieser Herr ist gar kein Polizist. Also, gute Frau, wer war Edgar und wer sind Sie? Ich bin Frau Schlee. Und Edgar war ein Bekannter von mir, der hier starb. Und wann starb dieser Edgar? Das sollten Sie doch selber wissen. Edgar wurde ermordet von diesem jungen Mann hier in diesem Schrebergarten. Was für ein junger Mann? Na, dieser junge Mann, der hier lebte. Edgar wollte ihn zur Rede stellen und wurde von diesem jungen Mann ermordet. Und weshalb haben Sie uns das nicht schon längst mitgeteilt? Ich glaube nicht, dass das Edgar recht gewesen wäre. Edgar hatte nur noch einen Wunsch. Er wollte zu seiner Julia. Und dieser Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Wieso? Arbeitet diese Julia als Leichenbestatterin? Sie sind wohl in ihrer Jugend einige Male böse auf den Kopf gefallen. Dieser Edgar wollte seine Julia im Jenseits besuchen. Genau. Ist das nicht schön? Wir hatten den Kontakt mit ihr beim Gläserrücken hergestellt. Es war so romantisch. Gläserrücken? War dieser Edgar Alkoholiker? Ich hörte mir das Trauerspiel noch ein wenig an. Frau Schlee hatte ganz verklärte Augen und der Polizist benötigte noch eine Weile, bis er begriff. Und ich machte mich in Gedanken auf die Suche nach einem Studenten, der das wirkliche Leben suchte und der dem Tod begegnet war. Die Frau hatte uns in ihre gute Stube gebeten. Dort saßen wir noch ein wenig herum und hörten uns an, wie es im Jenseits zu und her ging. Edgars Frau Julia besitzt im Jenseits ein kleines Haus. Und sie hat uns mitgeteilt, dass sie es immer schön sauber halte und dass sie darauf warte, Edgar einzulassen. Na, hoffentlich sind im Jenseits die Hypothekarzinsen nicht so hoch wie hier, sonst könnten die Toten noch ihr blaues Wunder erleben. Seien Sie nicht so pietätlos, Maloney. Weshalb ging dieser Edgar überhaupt in den Schrebergarten? Wir sahen, wie dieser junge Mann darin hauste. Und Edgar war früher einmal Wachmann. Er wollte den jungen Mann zur Rede stellen. Und da hat dieser ihn umgebracht. Und Sie haben gesehen, wie Edgar getötet wurde? Ich? Nein. Aber ich habe von ihm geträumt. Er hat es mir gesagt. Der Polizist rümpfte die Nase und ich lächelte still in mich hinein. Frau Schlee war eine ideale Zeugin. Ich stellte sie mir vor Gericht vor. Sie würde jeden Staatsanwalt zur Verzweiflung bringen. Und das war immerhin etwas. Der Polizist und ich besuchten Herrn Hofstädtler. Mein Sohn? Nein, ich weiß nicht, wo mein Sohn ist. Es hat keinen Sinn, wenn Sie Ihren Sohn decken, Hofstädtler. Nie im Leben würde ich etwas so Unanständiges tun. Es deutet alles darauf hin, dass Ihr Sohn etwas mit der Ermordung dieses Mannes in Ihrem Schrebergarten zu tun hat. Das ist doch Unsinn. Mein Sohn ist zwar ein bisschen behämmert, aber kein Mörder. Weshalb versteckt er sich dann? Nur weil Sie ihn nicht finden, heißt das noch lange nicht, dass er sich versteckt. Sie haben sicherlich nichts dagegen, wenn ich mich ein wenig in Ihrem Haus umsehe. Hofstädtler schüttelte den Kopf. Der Polizist inspizierte alle Räume. Ich schlich mich weg und landete noch einmal bei Frau Schlee. Diese sah mich an wie einen ungebetenen Gast aus dem Diesseits. In ihrer Wohnung roch es ein wenig nach Schnaps. Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Mich würde interessieren, ob Sie in der Zwischenzeit wieder ein wenig geträumt haben. Wie kommen Sie darauf? Aber es stimmt tatsächlich. Ich weiß jetzt, dass ich mich geirrt habe. Der junge Mann war nicht der Täter. Edgar hat es mir gesagt. Auf die Toten ist offenbar kein Verlass mehr. Es war dunkel, als es geschah. Edgar war sich nicht mehr ganz sicher, wer ihn getötet hat. Hören wir doch mit dem Unsinn auf. Hier riecht es nach dem Fusel, den sich Markus Hofstädtler hinter die Ohren gespritzt hat, um als Obdachloser authentischer zu wirken. Wie bitte? Schon gut. Holen Sie den Jungen her. Ich habe keine Lust, noch länger herumzustehen. Er hat Edgar nicht getötet. Können wir es nicht einfach so belassen, wie es ist? Edgar wollte sterben. Und jetzt ist er tot. Das genügt doch, oder? Sie drehte sich um und holte Markus Hofstädtler. Der Student verzog seine Lippen, als er mich sah. Ich grüßte ihn wortlos. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Maloney. Wir erzählen Ihnen die Wahrheit und Sie lassen dafür die Polizei aus dem Spiel. Tut mir leid, aber die Polizei ist hinter Markus her. Da muss er selber schauen, wie er sich herausredet. Ich brauche mich nicht rauszureden. Ich habe nichts getan. Vielleicht haben Sie es einfach ein wenig übertrieben mit Ihrem Lebensstudium. Ich glaube, Sie müssen ihm die Wahrheit sagen, Herr Hofstädtler. Na, endlich. Mein Vater hat diesen Edgar getötet. Wie bitte? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Er stürmte wie ein Verrückter in den Schrebergarten. Ich war einige Meter entfernt. Dieser Edgar richtete die Taschenlampe auf meinen Vater und drohte ihm. Mein Vater drehte durch. Er nahm eine Eisenstange und schlug auf den Mann ein. Edgar ist ihm nicht mehr böse, Markus. Wie gesagt, wir sollten es dabei bewenden lassen. Das könnte Ihnen so passen. Wenn ich mich nicht täusche, ist Ihr Vater ein wenig verrückt. Wer sagt mir, dass er nicht noch einmal so etwas tut? Ich werde dafür sorgen, dass mein Vater die richtige Pflege bekommt. Er kann sich im Übrigen an nichts mehr erinnern. Es hat also gar keinen Sinn, ihn vor ein Gericht zu stellen. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie beide auch die richtige Pflege bekommen würden. Werden Sie nicht unverschämt, Maloney. Ich werde mich sonst im Jenseits über Sie beschweren. Und das wollen Sie doch nicht, oder? Es war mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Die Polizei wollte Hofstädtler Junior vor Gericht bringen, hatte aber keinen Erfolg damit. Der Senior landete in einer Klinik und Frau Schlee erhielt bei einer privaten Fernsehstation eine eigene Sendung. In dieser redete sie einmal wöchentlich mit den Toten. Die Sendung war auch nicht besser als all der Quatsch, der von Lebenden produziert wird.